Lichtern im Himmel wird es sein wie einst. Seh ich dich dann im Himmel, ich muss stark sein. Ich weiß, ich darf noch nicht sein, dort im Himmel. Hältst du meine Hand, seh ich dich dann im Himmel. Festen Stand, seh ich dich dann im Himmel. Find unverzagt durch Nacht und Tag. Und ich weiß, noch ist nicht mein Part dort im Himmel. Manchmal haut's dich um, manchmal macht's dich krumm. Manchmal dein Herz bricht, macht dann dort im Himmel.